Geschichten unterm Galgen von Andreas Fritz. Gesprochen von Fritz Staffenhagen. Es ist, als sehe ich ihn vor mir, den Galgen. Groß ist er. Das Holz sauber und fachmännisch geschlagen, seine Seiten sauber gehobelt und nachgeschliffen, weiß in seiner Farbe. Man möchte das Holz rein nennen. Ehrbare Zimmersleute hatten hier ihre ganze Liebe zu ihrem Können in diesen starren Richter gelegt. Kein Makel war an diesem Bauwerk. Kein Astloch ragte heraus, kein Riss verunzierte das wertvolle Gerüst. Und jedem war klar, hier würde man sich eher den Hals verrenken, als einen Splitter in des delinquenten Fleisch versenken. Selbst das Seil war weiß und rein, wie für den Himmel bestimmt, und irgendwie war es ja auch so. Die Reifersleute hatten ganze Arbeit geleistet. Sie spleisten, zogen und verbanden ihren besten Hanf zu einem haltbaren Seil. Natürlich kostete dieses Meisterstück den Auftraggebern ein paar Taler, Schillinge und andere Zahlungen, aber sie zahlten es gern, denn irgendwann zahlte es sich auch für sie aus. Galgen und ihre Strecke. Was für ein Geschäft. Wen wundert es, dass die Errichtung eines solchen Gerüstes stets ein Volksfest nach sich zog? Wie einst in Bützow. In bester Laune fuhren ein paar Zimmerleute aus dem Wolkertore vor die Stadt Bützow. Begleitet von einem Schwarm buntem Stadtvolk und einem Trommler bewegte sich der Zug dem Galgenberg von Bützow entgegen. Die neue Axt fröhlich schwingend lehnte sich der Zimmermann an sein Produkt und genoss den Trubel. Damit das Recht und nicht das Unrecht in diesem Lande herrschen werde, beginne ich jetzt und hiermit mit dem symbolischen Aufbau eines neuen Henkergerüstes. Unter dem allgemein aufbrechenden Jubelgeschrei schlug der Stadtvogt, assistiert von den beiden ehrwürdigen Herren Assessoren, zweimal mit der Axt in das vorbereitete Holz. Danach verkündete er ein Fest und dass an die Zimmerleuten 2 Tonnen Bier für das Gerüst und 1/2 Tonne Bier für die Leiter auszuschenken sei. Es war das Jahr 1708. Bützow hatte zum Wohl vieler und zum Nachteil weniger einen neuen Galgen erhalten. Geschichten unterm Galgen. Glauben Sie mir, wir finden sie überall, jene tragischen und unglücklichen Erlebnisse, welche für so viele den letzten Akt darstellen. Überall stolpern wir über Galgenberge, Brandberge, Düvelsberge und wie sie sonst noch genannt wurden und werden. Diese Orte dienten immer nur dem einen Zweck, dem letzten. Sie dienten der Reinheit der Seele des Hingerichteten, doch nicht nur dieser armen Seele. Nein, eine Hinrichtung nutzte der Reinheit der Seele aller, die in jedem Gehängten einen Sündenerlass sahen. Jeder öffentlich Hingerichtete nahm ein Maß Schuld von des Schuldigen Schultern, auch wenn sie nicht dort oben hingen. Nur, wie es geschah, das war wichtig. Offen, einsehbar und entlastend. Doch beginnen wir dort, wo jede schreckliche Form der richterlich schmerzlichen Handhabung ihren Ursprung hat. In der Angst, der Unwissenheit und in der menschlichen Fantasie, vor der man sich leider nicht schützen kann. Es erscheint nur nachts oder in den frühen Morgenstunden. Sein Atem dampft dann vor Behagen. Seine Konturen schwelgen in der Überheblichkeit des Unfassbaren. Und seine Ausstrahlung geht einher mit Furcht, Aberglauben und einer grenzenlosen Fantasie. Zuerst legt es sich über die feuchten Niederungen und wartet. Lange. Wald, Wild und Weiden werden scheinbar zeitlos. Bewegungen, so sie vorhanden sein sollten, erscheinen schwebend und in eine genießerische Ästhetik getaucht. Nicht wissend um seine Ausstrahlung erregt es unbewusst die Fantasie des Ängstlichen. Es schafft Spuk, unheilige Geburten, Nester der Angst und im völligen Gegensatz zu seinem Erscheinungsbild wilde Träume verschwommener Raserei. Die Stille, die es erzeugt, wird somit zum Hort des ängstlich vermeintlichen Lärms. Erzeugnisse unserer Fantasie. Produkte unserer Angst, Kinder des Nebels über dem platten Land. Nebel. Unter den vielfältigen Formen, die der Nebel hervorzubringen imstande ist, gilt der geistige Nebel als der schlimmste, der gefährlichste. Nebel in all seinen Schattierungen müssen auch jene gesehen, erlebt und erlitten haben, welche sich einst notgedrungen aufmachten, um in Völkerwanderungen fremde Länder zu erobern, um in ihnen leben zu können. Vertriebene, Verzweifelte und doch hoffnungsvolle Menschen. Auf ihren langen Wegen wurde der Tod Wegbegleiter, Helfer und Feind in einem. Mit der Zeit wurde er Vertrauter, Artgenosse und letzte Zuflucht. Todesfurcht, Todeswille und Todesgenuss gingen auf ihrem langen Marsch einher in der Hoffnung auf das Ende des langen Weges und vor allem auf ein Ende ihrer Hoffnungslosigkeit. Als die wendischen Völkerstämme im Norden einst das mecklenburgische Land erreichten, waren die Völker müde, erschöpft und abgehärtet. Ihr zukünftiges Land war menschenleer. Es war Wald, wildreich und voller Reste einstiger Kulturen. Steinerne Überbleibsel, die sie erschreckten und die sie fürchteten. Wie jene, welche sie in und um Marlow fanden. Zuerst sahen sie nur Wald, dunkel und erfrischend zugleich. In der Nähe rauschte ein Fluss. Die ankommenden Neusiedler betrachteten sich diesen Ort und wähnten ihn als günstig und als fruchtbar. Dann kam der Regen. Leise, stundenlanger, leichter, alles durchdringender Regen. Die Augen, die bis dato noch euphorisch nach oben geblickt hatten, senkten sich nun nach unten und begannen im Kreise der Erkenntnis, sich erschreckt zu weiten. Gräber. Überall, wo der Blick suchend sich hinbewegte, entdeckten die wendischen Neusiedler steinerne Grabanlagen. Hügelgräber aus der Bronzezeit, Großsteingräber aus der jüngeren Steinzeit, gefüllt mit den sterblichen Überresten einstig verstorbener Germanen. Zeugnisse einer Zeit, die ihnen damals schon genauso unverständlich schienen wie uns heute. Immer noch. Die Wenden gingen damals zwar nicht weg, doch nannten sie diesen Flecken unseres Landes, leise erschauernd, den Ort der Toten. Was in ihrer Sprache Marlow heißt. Marlow. Was für ein schicksalsschwerer Name und was für eine Zeit. Alt, dunkel und vergessen. Doch was spielt Zeit schon für eine Rolle in der bewussten Nutzung der Angst, in der Handhabung des jeweiligen Rechts und in seiner nur allzu menschlichen Anwendung? Zeit spielt in diesem Punkt keine Rolle. Zeit ist zeitlos. Auch wenn einst der Galgen nur ein abgespreizter Ast einer majestätischen Eiche war. Oder wenn ein Sumpfloch eine Ehebrecherin, einen Verräter oder einen Denunzierten und zu Unrecht Verurteilten langsam und in Würde aufnahm. Zeit ist nicht das, was uns fehlt und worüber wir reden. Wir reden über die Art und Weise, in der über den fehlenden Menschen Recht wie auch Unrecht gesprochen wird. Das ist, was an Henker und Galgen anknüpft. Zahn um Zahn und Auge um Auge, so sah es das älteste menschliche Recht vor. Bar jedweden Skrupels, eingepfercht in den Erkenntnisbereich einer erkenntnislosen Zeit, sprach Recht, wer Recht besaß. Fürsten hielten den Ting, die Marktgerichte und den Strick fest in der Hand. Was aber passierte einst, wenn kleinere Vergehen zutage kamen? Wenn es nur einmal einen ausgeschlagenen Zahn betrifft, einen mutwillig gebrochenen Arm, wenn man ausgeraubt, betrogen, vergewaltigt, gehauen und gestochen wurde, was tat man dann vor 700 Jahren? Auf dem Marktplatz zu Demmin versammeln sich die Schaulustigen und betrachten den seltsamen Zug. Vorneweg ein augenscheinlich wohlhabender Mann. Hinter ihm humpeln, stöhnen und jammern mehrere verletzte Männer, während am Schluss des Zuges ein Trupp bewaffneter, gefesselter Banditen führt. Der Richter betrachtet sich den Haufen, hört das Problem und fällt das Urteil. Jenem, welchem der Zahn ausgeschlagen ward, hat der Schuldige 15 Mark zu zahlen. Dem am Bein gebrochenen sind 5 Mark zu zahlen. Jenem mit einem Loch im Bauch 60 Schilling an seine Herrschaft und 24 an ihn selbst. Wer seinem Gegner einen Finger abhackt, erleidet dasselbe Schicksal. Eine Lähmung gilt 15 Mark schwer und ein Toter wird mit 80 Mark gesühnt. Den Ehebrecher selbst aber hängt am Halse auf und nun geht. Recht muss eben Recht bleiben. Gott sei es gelobt, dass sich diese Zeiten geändert haben. Unsere Straßen sehen ansonsten aus wie einst die Via Appia. Eine endlose Kette gekreuzigter und gehängter. Eine Hochkonjunktur der Henker, der richterlichen Beamten und all des Fußvolkes, welches immer dort zu finden ist, wo es Werte auf Kosten anderer zu erschleichen gilt. Marketender der Ewigkeit. Doch warum sollten wir unter einem solchen Gesetz leiden? Ehebruch. Der Ehebruch galt als ein Vertragsbruch vor Gott und war damit das schlimmste aller Verbrechen. Jeder angezeigte Seitensprung, ein Gehängter. Jedes fremde Bett, ein neuer Strick. Jeder Gedanke an ein neues Vergnügen, ein weiterer Schritt zum Galgen. Stellen Sie sich das mal vor, was heute kurzerhand als zwischenmenschliche Auffrischung ehelicher Pflichten unter der Hand gehandelt und so weit wie möglich als Kavaliersdelikt gesehen wird, war damals eine schwarze Sünde gegen Gott. Einen Menschen zu töten war zwar schlimm, aber es schien, als sähen unsere Forderungen dieses Problem eher als ein Kavaliersdelikt an. Doch sehen wir weiter. Später, nicht viel später, entstand eine Gilde, deren henkenswürdige Handlungen zwar einer gesellschaftlich höheren Ebene entstammten, deren Beweggründe aber ebenso simpel wie hoffnungslos waren. Wegelagerer, Raubritter, verkrachte Existenzen, die mit Gewalt ihren Lebensstatus erhalten wollen, in den sie hineingeboren wurden. Kreaturen eines Adels, die meistenteils weniger besaßen als der letzte Bauer, den sie überfielen. Ein gemeines und allzu oft banales Unterfangen. Das Ergebnis war für den raubenden Ritter meistenteils recht geringfügig. Der Ausgeraubte dagegen sah sich einer völligen Katastrophe gegenüber. Im Landkreis Güstrow, nahe dem Dorf Schrödershof, gibt es 2 Turmhügel, 2 ehemalige schwarze Raubrittersitze. Wie die Kinder bauten damals die ritterlichen Spitzbuben eine Vorrichtung aus Stricken und Glocken, um vorbeifahrenden Handelsleuten ihre Habe zu nehmen. Das Leben für die armen Raubritter war hart. Arbeiten hatten sie nie gelernt, organisieren meistenteils auch nicht. Das Rittergut musste gehalten werden und die Einkünfte wurden durch den Fiskus des Landes und die Ausbreitung einer zentralen Gewalt stark eingeschränkt. Was tun, fragten sich die armen Rittersleut vom Schrödershof. Arbeiten? Nun ja, nur wie? Sich den modernen Gegebenheiten anpassen und ihre Ländereien wirtschaftlich vermarkten? Gerne. Doch wie? Verkaufen? Ihre Burg, den letzten Zufluchtsort ihrer Väter und ihrer selbst? Niemals! Also, schweren Herzens und in mitleidsvoller Gesinnung mussten die ehrbaren Rittersleut auf die Straße gehen, um zu rauben, zu plündern und zu töten. Doch, wer wollte das schon? Nun ja, wer wollte das schon? Im Grunde genommen wollte es niemand. Nicht der Ausgeraubte. Auch nicht der ritterliche Räuber im weitesten Sinne. Und schon gar nicht der Fürst des Landes, dem auf solche Weise seine Steuergelder entgingen. Doch wenn der Fürst, aus welchen Gründen auch immer, außer Landes weilt und damit die letzte Instanz höherer direkter Gewalt verschwunden scheint, geschieht das, was wir heute in perfektionierter Form kennen. Dann gehört die Gewalt dem Volke. Edle Ritter sprangen sofort aus ihren sauberen Rüstungen und entpuppten sich zu dem, was sie im Grunde ihres Herzens schon immer gewesen sind. Räuber, simple Räuber im Adelsgewand und nur durch gesetzliche bzw. traditionell anerkannte Gewalt gebändigt. Doch ihre Vielzahl sprengte irgendwann den Rahmen des Erträglichen. Das Land verblutete im 13. Jahrhundert unter den adligen Faulenzern und ritterlichen Vagabunden. Orgien der ritterlichen Lust entstanden überall dort, wo der Wald, das Schweigen und die fürstliche Abwesenheit das Verbrechen verbargen. Doch wie immer, wenn die Not zu groß gerät, entsteht ein Held, ein Richter des Unglücks, ein Henker der Gewalt. In Mecklenburg hieß er Heinrich, Sohn des außer Landes weilenden Fürsten von Mecklenburg-Schwerin, einst bekannt und gefürchtet unter dem grauenvollen Namen der Henker. Hängt ihn auf! Fürst Heinrich der Dritte, wir sind verloren. Wir schreiben das Jahr 1380. Banditen, Raubritter und Wegelagerer überzogen unser Land wie eine Pestwolke. Wege und Straßen glichen einem russischen Roulette. Das Land verarmte, das Volk verkroch sich und die Fürsten waren schwach. Zügellosigkeit hieß die Tagesordnung. Bis zu den Tagen Albrechts des Zweiten und denen seines Sohnes Heinrichs des Dritten, genannt der Hänger. Das Land verwandelte sich nun in einen kriegerischen Schauplatz der Justiz vor Ort. Gerichtsverhandlungen wurden vom Pferd ausgeführt. Wer nicht im Kampf fiel, wurde gehängt. Die einzigen Möglichkeiten der Verteidigung waren das Schwert oder die Flucht. Meist half nichts mehr. Die Kette der Galgen in Form von kräftigen Ästen, Windgiebeln und Baugerüsten durchzog seitdem das Land. Ziel war die Säuberung des Landes von dem Unrat menschlicher Eigenschaften. Mittel zum Zweck, der Strick. Also, hängt ihn auf. Grauenvoll. Und wieder dürfte so mancher froh sein, nicht in den Zeiten des 14. Jahrhunderts geboren zu sein. Und Gott sei Dank gibt es ohnehin keine Mauern mehr, an denen Verräter der Stadt gehängt werden könnten. Dieser hier hatte noch Glück. Die meisten Zornbetroffenen verzierten stückweise die Zinnen der Stadtmauer. Hier ein Bein, da ein Arm, dort ein Torso und da der Kopf. Vielleicht hatte man ja die Städtemauern abgetragen, um diesem unreinen Tapetenwerk endlich ein Ende zu setzen. Aber wer waren jene, die das Tageswerk der Hinrichtungen, der Folter oder der peinlichen Drohungen verrichteten? Wer waren jene, welche den verfemten Titel eines Henkers trugen? In der Kirche oder in der Kneipe hatten sie ihren eigenen Platz, abseits von den anderen. Jene, die ihnen auf der Straße begegneten, wichen scheu aus. Und selbst von einem christlichen Begräbnis eines auf natürliche Weise dahingegangenen Meisters wollten die meisten Einwohner der betreffenden Stadt nichts wissen. Und dennoch besaßen auch sie eine Familie, ein Haus, ein Privatleben. Ihr Arbeitsgerät, Ketten, Zangen, Schwert, alles, was sie für den direkten Gebrauch am Leibe des Delinquenten benötigten, wurde ebenso sorgsam gepflegt und gehegt, wie der Bauer seine Pflugschar und der Schneider seine Nadel poliert. Da ist zum Beispiel das Schwert, groß, angsteinflößend und so gebaut, dass es in der Schlacht untauglich erscheint, zu unhandlich, zu ungleichgewichtig. In Dömitz, auf seiner gleichnamigen Festung, ist noch ein solch großes, wunderbares, grauenvolles Henkersschwert ausgestellt. Hinter Glas. Ausgestellt. Als wäre alles vergessen. Als wäre es ein Zierrat, ein Schmuckstück, ein Tand. Einst war dieses Schwert unter der Bevölkerung gefürchtet wie kein zweites. Doch seltsamerweise auch unter den Zunftgenossen der henkerlichten Kunst hatte es seine erschreckenden Seiten. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine zweischneidige Sache mit diesem Schwert. Der Teufel spielt schon wieder an dem Schwerte. Die Familie des Henkers sitzt aufrecht in ihren kargen Betten und betet um die Wette, ängstlich um ihren Seelenfrieden besorgt. Es ist nur noch eine Nacht bis zur Hinrichtung des armen Sünders. Aber seit zwei Nächten zittert und spielt das Schwert an der Wand des Hauses seine eigene Melodie. Der Henker erschauert. Sein Herz wird schwach und sein Wille weich. Gott im Himmel, hilf! Nur zu genau hatte er noch das Bild seines Vorgängers in Erinnerung. Nach eben solchen Nächten verfehlte der Schinder damals dreimal sein lebendes Ziel, damit sein Amt und zu guter Letzt sein Leben. Jeder Schinder hat drei Streiche frei. Sollte er beim dritten Mal daneben schlagen, so verfällt sein Kopf seinem eigenen Amt und damit seinem eigenen Schwert. Gott im Himmel, hilf! Meistens konnte der Henker ruhig schlafen. Seine Mentalität, seine seit Kindesbeinen anerzogene Kälte gegenüber dem Leben anderer ließen seine Hand in den wenigsten Fällen zittern. Er war geübt wie ein Holzfäller. Er studierte seine Arbeit wie ein Anatom und er war kräftig wie ein mecklenburgischer Ochse. Seine Fähigkeiten galten als unanfechtbar. Hier das Beil, dort der Hals, da der Winkel. Reine Routine. Und dennoch wurde so manches Mal seine henkerlichte Fähigkeit auf eine harte Probe gestellt. In Rostock zum Beispiel sollen im Jahre 1314 an einem Tag 60 Köpfe gefallen sein. Das schaffte der beste Henker nicht. In solchen Fällen galt es sich der Unterstützung anderer zu versichern, Zunftgenossen aus anderen Regionen zu holen und Gehilfen zu schaffen. Wenn keine vorhanden waren, Freiwillige zu rufen und kurzerhand auszubilden. Seltsamerweise gibt es diese freiwilligen Helfer immer. Der angesehene Kaufherr Heinrich Runge legte seinen Kopf langsam auf den Block. Was für ein hässliches Holz, fuhr es ihm widerwillig durch den Kopf. Um ihn herum erstarrte jede Bewegung. Sogar die Luft schien stillzustehen. Und das Zwitschern der Vögel verwandelte sich in seinen Ohren in das Pfeifen einer grauenvollen Melodie, die immer dann entsteht, wenn ein scharfer Gegenstand die Luft mit hoher Geschwindigkeit durchschneidet. Wir haben recht, diese Narren. Erich, König von Dänemark, ließ die Ausfahrt des Hafens bei Rostock sperren und unterbrach damit den lebenswichtigsten Nerv der Stadt. Dass dies die betroffenen Zünfte der Stadt erschütterte, war doch klar. Wir sperrten einige Verräter der Stadt in den Block, enthaupteten andere und bezahlen nun unsere Empörung mit dem Tode. Als Runges Kopf in den Korb fiel, war er der 60. Kopf, der im Fallen noch dachte, wir haben recht, Narren. Etwas komplizierter war der Hintergrund dieser Massenhinrichtung und andere behaupten, dass Runge entkommen sein soll. Wünschen wir es ihm. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber davon will ich nicht erzählen. Ich will erzählen von Dingen, die waren und die nicht wieder vorkommen sollten. Ich will berichten von dem Glauben der Bevölkerung an jenen unbeirrbaren Status der gesetzlichen Entleibung und von dem Glauben an einen Mann, der so eng mit dem Leben und dem Tod verbunden ist, dass ihm seltsamerweise auch heilsame Kräfte zugeschrieben worden sind, dem Henker. Er legte nicht selber Hand an einen Kranken, nein, seine verheerende wie heilende Kunst lag in einem Requisit übrig gebliebenen kannibalistischen Volksglaubens. Nicht, dass hier die Reste eines hingerichteten Delinquenten verzehrt worden wären. So weit ging dieser Glaube nun wiederum nicht. Aber das Blut und das Fett, das Haar und das Horn, das blutgetränkte Gras und die verseuchte Erde unter dem Galgen, all das wurde in kleinen Schüsseln aufbewahrt, beschriftet und gegen harte Taler verkauft. Eine absonderliche Apotheke. Allein schon in der Sicht auf all die harmlosen, kräutersammelnden Frauen, die für ein unscheinbares Waldpflänzchen ihr Leben auf einem Scheiterhaufen ausrauchen durften. Die Apotheke des Henkers stand in diesem Zusammenhang auf einem ganz anderen Blatt. Das Schwert vibriert noch vor Erregung an der Wand der Gerechtigkeit. Und sein Opfer ist noch nicht erkaltet. Da drängen sich schon die Kauflustigen und Handelstreibenden um die Hütte des Henkers. Immer mit der Ruhe. Die Hand des rohen Mannes greift in die vorbereitete Schale und tüncht ein Tuch in das Blut des soeben hingerichteten Mannes, um es hernach der herandrängenden Masse für Geld anzubieten. Vorne an drängen sich die Bäcker und Braumeister, um das begehrte Nass zu erlangen. Sie wissen, das Volk liebt derlei Gewürze, um das Brot bzw. das Bier damit versüßt genießen zu können. Kannibalismus? Wie man es nimmt. Das Blut des armen Sünders garantierte für Zulauf in den Bierstuben und den Backhäusern. Genauso die Pferdebesitzer. Mit selbigen Lappen reiben sie ihre Rosse ein. Danach sollten sie blank und glänzend werden. Und der Henker? Wurde reich. Nun ja, was heißt reich? Der Henker hatte seinen fürstlichen Gebietsschutz, in dessen Revier kein zweiter Henker wildern durfte. Das garantierte ihm und seiner Familie den Lebensunterhalt. Weiterhin verdienten sie ihren blutigen Obolus an dem Alltag ihrer Arbeit, welche sie aufzubringen hatten. Unterkunft, Speisung und schmerzliches Verhör des Inquisiten. Reich, nun ja, wohl eher im Sinne gemeint, dass es reichte. Anders jene, welche verpflichtet waren, dem dunklen Manne zur Seite zu stehen. Eine öffentliche Zurschaustellung des letzten richterlichen Aktes bedurfte des Aufbaus des Gerüstes, der Sicherung desselben und des Schutzes der beteiligten Personen. Jene, die diese Arbeit verrichteten, waren abhängige Diener des Fürstenhauses. Leute, die mit ihren Familien in dafür vorgesehenen Dörfern gelebt haben. Knechte des Herrn, in jedem Gewand. Zum Henker war das ein Gefühl und vor allem ein Gewühl. 1655. 16 Zippendorfer sitzen nach vollbrachter Arbeit in der Vorstadt von Schwerin und trinken eine ihnen spendierte halbe Tonne Bier. Immer noch sitzt ihnen das Grausen der Hinrichtung in den Gliedern. Verdammt soll es sein, dass wir dazu gezwungen sind, dem Herzog in dieser Art und Weise gefällig zu sein. Wir leisten Flugdienste, zahlen die Bäde, treiben ihm das Wild zur Jagd und befreien im Winter das Schloss von Eis und Kälte. Immer noch sehen die Zippendorfer das Beil aus nächster Nähe auf den Hals des Delinquenten heruntersausen. Und es schauert sie. Es ist seit alters her ihre zippendörfliche Pflicht, den Richtplatz zu sichern und die herandrängende, schaulustige Masse fernzuhalten. Ihre Aufgabe war es, als sogenanntes Stadtdorf der Stadt und insbesondere dem Herzog zu dienen. In jeder Form. Verdammt! Ja, verdammt. Doch was half es? Wenn sie diese Art von Hilfeleistungen nicht erbringen wollten, bedeutete es für sie den Verlust ihres dem Herzog gehörenden Hauses, den Verlust der ihnen zustehenden fürstlichen Verpflichtungen und der Bande, in die sie mittlerweile hineingewachsen waren. Methusalemische Diener der Macht in Ewigkeit. Doch zurück zu unseren Erinnerungen. Ein altes mecklenburgisches Sprichwort besagt: Willst du nicht gehängt werden, so heirate den Henker. Manch eine soll sich so vor einer Vollstreckung gerettet haben. Es ist zwar nur eine grobe Umschreibung dessen, was hinter den Kulissen der exekutiven Gewalt auch vor sich gehen konnte, doch so manches Mal traf dieser Spruch den Punkt. Der Anlass ist schlimm, die Strafe noch schlimmer. Unweit von Daba versammelt sich auf dem Feld der Sühne das Volk, um seinem Hass freien Lauf zu lassen. Eine Kindsmörderin soll hingerichtet werden. Es war nicht unbedingt ihre Schuld, dass sie das Kind während der Geburt verlor. Da es aber der Sohn des Vogtes werden sollte, gab jene ihr die Schuld am Tode des vergeblich Ersehnten. Sein Hass und seine Verzweiflung diktierten sein fälschliches Urteil. So kniet sie vor ihrem Henker, streicht sich das volle Haar aus ihrem Gesicht und schenkt der damaligen Welt ein letztes Gemälde ihrer Erscheinung. Der Henker erschauert vor so viel Schönheit und bittet die Maid auf Knien, ihr Leben zu retten, indem sie ihn heirate. Die Maid sieht den lichtbringenden Himmel, die muskulöse Gestalt des Henkers, sie sieht sich selbst in den Armen des Bluttriefenden und verzichtet. War es Heroismus, edle Einfalt? Oder hat sie sich einfach nur daran erinnert, wie derselbe Mann, der ihr jetzt die Ehe verspricht, sie vorher bis aufs Blut gepeinigt hatte? Wir werden es nie erfahren. Wir können nur in uns gehen, darüber nachdenken und versuchen nachzuempfinden, wie wir gehandelt hätten. Aber können wir das wirklich? Es wirkt alles trotz dieser ausgewachsenen Brutalität kindhaft, naiv und simpel. Schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist. Was für ein trauriger Grundsatz. Jeder konnte jeden in eine fatale Situation bringen. Es genügte ein falscher Blick, eine falsche Geste, ein neidvoller Nachbar, ein verlassener Geliebter oder was die Brutstätte der Denunziation noch herausbrachte. Es war in jedem Fall ein steter, unaufhaltsamer Prozess, der zum Justizmord führen konnte, weil es ein Rechtsverständnis gab, das eine solche Art von Rechtsdenken regelrecht verlangte. Blutdurst im Namen der Gerechtigkeit. Natürlich gab es Möglichkeiten, einen Beweis zu führen, der diesen Teufelskreis durchbrach. Nur endete dieser entweder mit kranken und verbrannten Gliedern oder war schon im Vorfeld auf eine gewisse Aussichtslosigkeit geprägt, wie der folgende Fall. Die Waage schwankt, verharrt und knarrt unter dem Gewicht. Dann bleibt sie scheinbar stehen. Stille senkt sich über den Markt. Totenstille. Das Schicksal selbst hält den Atem an und knabbert an seinem Faden. Lange. Sehr lange. Auf der einen Seite der Waage befinden sich Lebensmittel, meist Fleisch, Butter, Getreide und so weiter und irgendeine heilige Reliquie. Auf der anderen Seite sitzt ein Mädchen und starrt mit schreckgeweiteten Augen auf das Los menschlicher Schwäche. Leben oder sterben. Frei seiner Wege gehen dürfen oder unfrei den Weg in Flammen enden müssen. Keiner fragt nach dem Grund dieses unseligen Schauspiels. Niemand erhebt Einspruch gegen die Unsinnigkeit dessen, was sie sehen. Eine Hexenwaage. Ein paar zusammengezimmerte Stücke toten Holzes. Belebt durch das Verlangen, die Angst und die Frage, ist sie es oder ist sie es nicht? Schuldig. So einfach war das damals. Diese Hexenwaage hat einen unglaublich einfältigen Hintergrund. Man möchte glauben, jene, die diese Dinge verfügten, ausführten oder daran glaubten, wären Kinder. Grausame kleine Kinder im Erwachsenengewand. Hexen können fliegen, so der allgemeine Glaube lange Zeit. Allein dieser Glaube ist schwer nachvollziehbar. Doch kein schweres Wesen wäre in der Lage, sich auf einem Fluggefährt wie einem Reisigbesen zu halten und dazu noch in der Luft. Ein logischer Gedanke, so scheint's, auf dem platten Land. Also müssen Frauen, die fliegen können, leichter sein als andere Menschen. Sie sind demzufolge Hexen und werden verbrannt. Irrwege des Glaubens, Peinigung des Besseren oder schlicht Bekreuzigung des ewigen Christus. Immer und immer wieder. Nur das Kreuz ändert sich, tagtäglich. Doch weiter führt uns der glühende Weg zu dem Ende all dieser Drangsal. Haben Sie sich schon einmal die Finger verbrannt? Gingen Sie schon einmal über glühende Kohlen oder für andere durchs Feuer? Sicherlich nicht im direkten Sinne des Wortes, denn was für uns mündliche Eidesformeln sind, die auch schnell gebrochen werden können, war einst für viele nackte Realität, purer Schmerz und eindeutiger Beweis. Wofür? Schuldig oder nicht schuldig? Das war hier die schmerzhafte Frage. Der alternde Mönch schürzt seine weiten Ärmel, greift mit der Zange nach der rotglühenden Pflugschar und legt sie zu den anderen heißen Eisen. 9 glühende Pflugscharen, säuberlich nebeneinander auf den Boden gelegt. Eine Allee des Schmerzes und einer barbarischen Rechtspflege. Geduldig dampfend und in eitler Selbstbetrachtung vor sich hinschmelzend, wartet das heiße Eisen auf das zarte Fußfleisch eines Betrügers, eines Diebes, einer Ehebrecherin. Ein Fest der rohen Sinne, während beherzte Mönche den eventuell unschuldigen Delinquenten gewaltsam über das glühende Eisen schieben, überlagert das gesamte Geschehen inklusive dem Geruche verbrannten Fußfleisches die Stimme des Abtes. Wenn jemand den Klosterbrüdern durch Diebstahl, Raub oder in anderer Weise Schaden zugefügt hat und er leugnet diese Tat, werde er durch 9 glühende Pflugscharen oder durch ein heißes Handeisen geprüft. Ein Spruch? Lieber nicht. Weiß Gott. Jeder Widerspruch hätte den unmittelbaren Tod der auf solche Weise geprüften Person nach sich gezogen. Einspruch? Wie oft wird ein solcher ausgesprochen worden sein? Und wie oft hat er das Gegenteil dessen bewirkt, was er bezwecken sollte? Also lieber nicht. Ja, der Glaube jener Zeit an den Unglauben war ebenso groß und vielfältiger Natur wie der Glaube an Gott. Doch selbst im Bereiche seines Schoßes finden wir die Auswirkungen jener Denkstrukturen, die wir nicht begreifen werden. In der Kirche oder gar in einem Kloster. Nicht alles, was in einem Kloster lebte, war nach den jeweiligen Ordensprinzipien fehlerlos und dafür bestimmt, in einer Zelle sein Leben zu fristen. Selbstkasteiung, Zellenleben und Demütigung vor Gott und seinen Oberen, hier im Speziellen der Abt oder der Guardian, der Klostervorsteher gemeint, waren die hohen Lebens- und Glaubensideale der Mönche. Ein Leben ohne Leben. Zermürbend. Was für den einen die idealisierte Erfüllung seiner Daseinsberechtigung vor Gott war, konnte für den anderen zur Tortur werden und in den schlimmsten Fällen zum Tode führen. Doch so manches Mal wog das in Millionen Jahren evolutionär gewachsene alte Fleisch schwerer als die geistige Verzerrung weniger Jahrhunderte. Es ist dunkel in der Höhle nahe dem Mönchenhof bei Parchim. Die Wände sind nass, der Boden feucht und die Luft mit den Zusätzen natürlicher Fäulnis durchsetzt, welche es einem unmöglich machen, seine Gedanken auf etwas anderes zu konzentrieren als auf das Atmen. Und dennoch, 2 Mönche sitzen angelehnt an den leeren Höhlenwänden und starren in das Nichts. Kein Ausgang, kein Eingang. Wie heißt das so schön? Der Herr behüte euren Eingang sowie euren Ausgang. Doch was, wenn es keinen gab? Das Dröhnen der Leere vermischt sich mit der Angst und der Frage, warum? Die beiden Mönche waren jung. Sie waren gesund und besaßen in jeder Hinsicht gute Anlagen. Ihr einziges Problem war ihr Gelübde. Sie brachen es, als sie begannen, den jungen Mädchen hinterherzusteigen. Sie verletzten damit zwar nicht Gottes Gebot, aber immerhin dessen Auslegung. Die Strafe? Lebendig begraben. Wirklich um Gottes Willen? Sicherlich nicht. Die Spaltung christlicher Gedanken in Hinsicht auf das Weib ist so vielfältiger Natur, wie das Weib an sich vielfältiger Natur ist. Der männliche Geist, kaum entwachsen dem haarigen Scheitel prächristlicher Schädel, brachte es fertig, das Weib zu verdammen, aus dem gesellschaftlichen Leben zu verdrängen und, damit nicht genug, es als Lustobjekt sadistischer Rechtsprechung zu benutzen. Hohn und Spott auf alle, die ihre Mütter verdammten und verbrannten. Sogar Tiere wurden in dieser wilden Zeit vor Gericht gezerrt, denn vor Gott sind alle Wesen gleich und wenn das so ist, so besitzen sie die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten und den gleichen Galgen. Was für eine Zeit und was für eine Strapaze für den alten, knarrenden und nun schon wettergefärbten Galgen. Im Saal war es still. Nur das ängstliche Quieken und Grunzen des Schweins und die harte Stimme des Anklägers unterbrachen die Ruhe und das wortlose Erstaunen der Anwesenden. Im Namen des Rechts, hast du die Vruggen von dem Bauern Peanuts aus der nachbarlichen Hufe gestohlen und gefressen? Während das so angesprochene, gerade mal einjährige Schwein sich keiner Schuld bewusst, aber vor Angst quiekend hin und her wand, peitschte die Stimme des Anklägers über den Saal. Rede, oder wir entreißen dir das Wortgeständnis mit peinlichen Mitteln. Das Schwein schaute zu Boden und grunzte leise. Nun dann, ein Blick zum Henker und zum gedemütigten Schwein, das immer noch nicht reden wollte, und das Urteil war gefällt. Foltert das Schwein und sollte es dann immer noch nicht reden, so enthauptet es öffentlich auf dem Marktplatz. Es war eben doch noch eine rechte Schweinerei. Reden wir nicht länger darüber. Denken wir lieber an eine etwas andere, auffällige Einrichtung der Jurisprudenz. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrer Familie an einem warmen und freundlichen Sonntag zum Markt. Links sehen Sie eine hübsche Blumenfrau. Ein potenzielles Opfer für die Inquisition. Zu viele drehen sich nach ihr um. Rechts sehen Sie einen Schuster. Wahrscheinlich der künftige Denunziant. Grund? Die hübsche Blumenfrau sieht ihn nicht. Schlimmer noch, sie will ihn nicht sehen. Dort vorn verkauft ein Töpfer seine Waren. Dort hinten trinken ein paar Herren der Stadt einheimisches Bier, wischen sich ihre Bärte und bemühen sich erst gar nicht, das hämische Grinsen unter den glühenden Wangen zu verbergen. In der Mitte des sonntäglichen Marktes, leicht erhöht, steht ein stadtbekannter Mann. Aschfahl im Gesicht, gebeugt in seinem Geist, trotz seiner erzwungenen, aufrechten Haltung. Überall auf seiner Kleidung sieht man Spuren vertrockneter, zerplatzter Eier. Er riecht schon etwas und blickt leeren Auges in die Menge. Jeder kennt ihn. Jeder. An einen Pfahl gebunden, die Schandmütze mit hellen Glöckchen versehen auf dem Kopf und ein Schild um den Hals, steht er dort und erfährt seine drakonische Strafe für Verleumdungen, Spitzbübereien, losen Lebenswandel. Ein Leben in Unehrlichkeit. Die Strafe? Der öffentliche Schandpfahl. Was für eine Demütigung für jenen Ränkeschmied, der andere demütigen wollte. Auf dem Jahrmarkt zur Rena bot sich den Einwohnern der Stadt wieder einmal ein lustiges Bild. Am Schandpfahl stand über Nacht einer jener Bürger der Stadt, von dem es ohnehin bekannt war, dass er denunzierend, lügend und betrügend durch das Leben ging. Bis dato konnte ihn niemand überführen, nicht direkt. Doch diesmal musste er einem der Stadtoberen auf die Füße getreten sein. Und so genossen die sachlich wie die menschlich Geschädigten gemeinsam das Gefühl der Rache. Spucken, beschimpfen, peinigen. Alles war erlaubt. Doch das Schlimmste war für den Gepeinigten das Hohngelächter des Volkes über seine Not und seine Schande. Er wollte in den Boden versinken. Doch weder Versinken noch Weglaufen half. Er war gefesselt. Und ein Gerichtsdiener sorgte dafür, dass es auch dabei blieb. Und zwar so lange, bis ihm das Stadtgericht erlaubte, wieder unter der Bevölkerung zu weilen. Na dann, auf ein neues Leben. Doch welche Strafe sollte jene treffen, die auf ihren Burgen saßen und sich ein unseliges Gesetz nach dem anderen ausdenken konnten? Da sie adliger Natur waren, konnten sie in aller Ruhe davon ausgehen, dass das, was sie wollten, auch geschehen würde. Eine Krähe hackte der anderen kein Auge aus. Und jeder Landtag musste für die Ritter ein Akt blaublütiger Selbstbestätigung sein. Sie saßen auf ihren Zinnen und sahen die Bauern täglich ihren Zehnten abliefern. Manchmal kamen die Söhne, manches Mal kamen die Töchter. Das Geschlecht unter einer schweren eisernen Haube nicht gerade versteckt, fiel es ihnen schwer, den jungen Töchtern ihrer Bauern nicht nachzusteigen. Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung, und wer wollte sich dagegen wehren, wenn der Peiniger gleichsam ihr oberster Gerichtsherr war? Doch es sollte noch besser kommen. Ähnlich dem alternden Schlossherrn, dem das Wild vor die Flinte getragen wird, wollten sie alle Mädchen ihrer Umgebung auf ihrem Schloss, in ihrem Schlafgemach haben. Wohlgemerkt, alle. Vorbei sollte die anstrengende Jagd nach schwierigen Gunstbezeugungen sein. vorbei die Lustlosigkeit in ihren öden Betten. Damit nicht genug, wollte das geile Fleisch das junge Mädchen in der Stunde ihrer Blüte, in ihrer Hochzeitsnacht. Sie müssen sich auf die Schenkel geklopft und sich gegenseitig auf die metallenen Schultern gehauen haben, als sie sich dieses Gesetz schufen, das Jus primae noctis, das Recht der ersten Nacht. Was ist Recht? Und für wen gilt Recht, wenn das alte und vielfach genutzte Bett im falschen Takt knarrt? Wenn der stinkende und übelriechende Leib des fremden Mannes sich über den jungen Körper der ohnmächtigen Frau ergießt? Sie war jung und lag mit anmutigen Formen versehen im Bett ihres Herrn, des Gutsbesitzers. Nicht die Liebe und keine Leidenschaft trieb dieses Schauspiel. Der Stand beider klaffte zu weit auseinander. Sie kannten sich noch nicht einmal, die Tagelöhnerin und ihr Herr. Lust und Schmerz in ihrer höchsten Potenz, in ihrer niedrigsten Gestalt und in ihrer schlimmsten Anwendung trieben hier ihr teuflisches Spiel. Paragraphen, Gesetze und Soldaten halfen diesem Akt auf die Sprünge. Es war das mittelalterliche Recht der ersten Nacht, der Hochzeitsnacht, das Jus primae noctis der Lust des Herrn. Es war der Abgrund ihrer Seelen und es geschah noch in Mecklenburg zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Es ist genauso wahr, wie es unglaublich klingt. Und genüsslich schleicht die Zeit über das Land, lächelt und schafft weitere Zeiträume für weitere Schandtaten. Zeiträume, die von der henkerlichten Zunft genutzt wurden, um weitere Fantasieprodukte aus dem Reich des Schattens zu schaffen. Fantasie. Welch ein schönes Wort. Welche glückbeseelten Träume konnte sie schaffen. Und welch ein Grauen. Jenes Grauen, das in den Köpfen der dunklen Menschen sich regt, wenn ihr schöpferischer Geist neue Untaten ersinnt. Was mögen sie, die Henker, geträumt haben? Worüber sprachen sie mit ihren Frauen? Was schenkten sie ihren Kindern? Zwischen Folter, Papierarbeit und Hinrichtung lag auch die Zeit der Familie, des Privatlebens, der Freude, des Lachens und des wieder aufgehenden Morgens nach einer langen Nacht. Doch wie konnten sie sich umdrehen und wieder das Grauen verbreiten und den außerordentlichen Schmerz am Leibe anderer suchen? Es ist nicht nachvollziehbar. Auf dem Grunde des Schweriner Schlosses, in den Katakomben Schwerins, fand man im vorletzten Jahrhundert ein Requisit dieser gespaltenen Persönlichkeiten. Der Name trug in sich die Schizophrenie der Gewalt und seiner Zeit. Die eiserne Jungfrau. Sie waren groß, sie waren blank und sie waren schwer. Auf der Gartenseite des Schweriner Schlosses fand man im Jahre 1839 einen mittelalterlichen Zwinger, darunter ein unterirdisches Gefängnis, das allgemein bekannte und gefürchtete Burg verließ. Und sie. Fünf gewaltige, zweischneidige Schwerter schauten aus einer Maschine waagerecht heraus. Das Pendant dazu war eine eiserne, menschenähnliche Form, mit Fesseln, Ketten und sicherlich vielen zerhackten Seelen und Erinnerungen. Die eiserne Jungfrau von Schwerin. Direkt über dieser Stätte der Fantasie des Todes philosophierten Gefangene in bleiernen Kammern über die Flucht des Casanova, des einzigen, von dem es bekannt geworden ist, dass ihm die Flucht aus solchen Bleikammern gelungen ist. Es war zwar in Venedig, aber Wasser haben wir ja auch. In Schwerin aber hielten die Bleikammern, was sie versprachen. Einmal gefangen, immer gefangen. Und dazu das nächtliche Todeslied der eisernen Jungfrau. Tja, die gute alte Zeit. Eiserne Jungfrau. Was für ein Name für ein mörderisches Instrument. Schönheit, Unberührtheit, Natürlichkeit. Eine gewisse Grazie verbindet sich mit dem Gedanken an eine Jungfrau. Geschaffen, um Leben zu schenken, gibt sie hier ihren Namen für ein Experiment des vielfältigen Todes her und verwandelt sich in ein eisernes Monstrum. Niemand, der nicht bei ihrem Namen erschauert, niemand, der nicht erahnt, was sich hinter diesem nun so grauenvollen Namen verbirgt. Niemand. Bis heute nicht. Und dennoch gibt es unter ihren Anwendern Ausnahmen. Henkers Kinder, die keine Vollstrecker des letzten Urteils werden wollten. Henker, die weinen, kennen wir schon. Und schwer war es für jene oder ihre Kinder, sich aus dieser Zunft zu lösen. Ihr Leumund war schlechtestens bekannt. Nicht nur in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und es stand ihnen nicht frei, einen anderen Beruf auszuüben, als diesen einzigen, ihnen angeborenen Beruf. Dennoch soll es dem einen und anderen gelungen sein, sich aus dieser Zunft zu entfernen. Bleckede im Jahre 1825. Friedrich Wilhelm Kücken ist 15 Jahre alt. Der Vater steht auf dem Schafott und holt langsam mit dem Beil aus. Der Delinquent liegt noch in einem Stück zu seinen Füßen und erwartet das Ende des alten oder den Anfang eines neuen Lebens. Friedrich Wilhelm, der seinem Vater wohl zum 100. Male assistiert, hört das Pfeifen des Beiles, als wolle es nie aufhören. Im Hintergrund hält die Menschenmenge gleichsam den Atem an, während in seinem Kopf der Klang des aufschlagenden Eisens sich vermischt mit den Schlägen dutzender anderer Schläge. Geviertelt im Takt, geschlagen in Dur und begleitet von hunderten aufstöhnenden Stimmen, die den Chor bilden. Zusammengeführt mit dutzenden ähnlichen, klangvollen Erlebnissen entsteht in seinem Kopf der Wunsch, dem zu entkommen. Er dankt seinem bluttriefenden Vater, steigt endlich vom Schafott und wird ein berühmter Komponist, Hofkapellmeister und Klavierlehrer. Was für eine Leistung! Und was für ein Vergnügen, jene schreckliche, angeborene Kraft in musischer Ebene entwickelt zu erleben. Gut, so etwas zu wissen und dem alten mecklenburgischen Leitspruch folgen zu können, schlagt aus henkerlichten Beilen Stimmgabeln der Vernunft. Dank für dieses Beispiel. Doch zurück zu unseren Geschichten. Neben den vorgestellten Exzessen exekutiver Lust fehlt nun noch der Aufbewahrungsort jener in Inquisition geratenen Unglücklichen, jener gefürchtete Ort des Schreckens und des Todes. Dort, wo die wahren Verbrecher der Vergangenheit saßen, ebenfalls zeitlose Gesellen, die Mörder, die Räuber, die Attentäter und die Schwerverbrecher. Den Einzelnen behielt man in der Stadt, in den Kellern des Rathauses, des Schlosses, der Burg des Henkers zur direkten, peinlichen Befragung. Die anderen schickte man in die Festungen. Festungen wie Dömitz an der Elbe. Tretet vor! Die ersten 9 Gefangenen traten zögerlich vor. Ihre Gesichter waren vermummt, ihre Rücken gebeugt. Ihre Kleidung jene, welche sie trugen, als sie von der Straße geholt wurden. Uniformen, Trachten, Zunftkleidung. 2 von ihnen wurden sofort beiseite und zu einem Spalier geführt, das aus Uniformen und Spießruten bestand. Der Rest dazu. Ein einzigartiges Empfangskomitee. Wir schreiben das Jahr 1755. Das Jahr, in dem die Festung Dömitz zum Zuchthaus wurde. Der Sicherheit dieser berühmten Festung wegen wurden hier vor allen Dingen Mörder, Schwerverbrecher, besondere Gewalttäter und Frauen eingesperrt. Der Grund? Ehebruch. Diese verbrecherische Untreue vor Gott und ihrem Mann soll mit strenger Festungshaft geahndet werden. Und so wurde sie nach Dömitz geschickt. Um Himmels Willen, Dömitz. Ein Ort der Verdammten, der Gehängten und der Geisteskranken. Ein Ort, der um seiner Strenge willen auch Tollhaus und Stockhaus genannt wurde. Ein Ort des Schreckens und des Widerspruchs. Irgendwann war sie endlich vorbei. Die Zeit der henkerlichten Zunft. Eine allgemeine Aufklärung sorgte dafür, dass sich im 18. Jahrhundert die Gedanken der Menschen auch diesem so schwarzen Thema zuwandten und der schlimmsten Form der Rechtsprechung endlich ein Ende bereiteten: der Folter. Die Keller vereinsamten, die Instrumente verrosteten, die Beile landeten in den Museen oder wurden eingeschmolzen. Die Zunft löste sich nach und nach auf und suchte nach neuen Wegen der Existenz. Es ist das Ende einer barbarischen Rechtsprechung und einer noch grausameren Ausführung. Rädern, Köpfen, Vierteilen, Hängen. zerren. Begriffe, die es verstanden, eine Zeit lang die Gedanken der Menschen auf den kleinsten Nenner zusammenzufügen und nun verschwunden scheinen. Die letzten Henker des Landes. Angst und Schrecken waren ihre Begleiter. Pein und Schmerz ihre Kinder. Gefühllosigkeit und menschliche Kälte ihr Gedärm. Ein letzter Blick in den letzten Akt dieser Zeit. Und es ist vollbracht. In den Kellern von Penzlin lag auf einer Streckbank eine bemitleidenswerte Kreatur. Ein angeblicher Dieb. Seine Schuld? Zwei verschwundene Pferde. Warum die Tortur? Wer fragt schon danach? Rede. Mit Gestöhne und wollüstigen Blicken begleiteten die Folterknechte den quälenden Vorgang. Wiederholte Befragung und eine wiederholt unbefriedigende Antwort genügten, um erst das Feuer in den Augen der Peiniger aufflackern zu lassen, dann auf dem Körper des Gepeinigten. Halb aufgehangen, halb verbrannt, die Knochen gequetscht und die Gelenke aus den Pfannen, sah der Arme sein Ende in dieser Hölle auf sich zukommen, als ihm ein Engel in Gestalt eines Gerichtsdieners erschien. Die peinliche Frage oder Tortur der in Inquisition geratenen Personen ist ein so unsicheres, gefährliches Mittel, die Wahrheit an den Tag zu bringen, dass wir aus landesväterlicher und mitleidsvoller Gesinnung beschlossen haben, den Gebrauch derselben in unseren Landen gänzlich aufzuheben. Es war der 16. Dezember 1796. Es kam zu spät, viel zu spät. Der Galgen stand noch eine Weile, ungenutzt. Das Holz war längst morsch und schwarz und roch nach Fäulnis, dunkler Erde und schlechter Erinnerung. Irgendwann brach die letzte hölzerne Faser des alten Galgens und schickte das nun so leere Gerüst in den Kreislauf allen Werdens und Vergehens. Nur noch der Name des Ortes, an dem der Galgen einst stand, ist geblieben und schreckt die Zeitlosigkeit mit ihren Erinnerungen, ihren Träumen und mit ihren Geschichten unter dem Galgen. Leben Sie wohl.